und ich. Wir hören das Rauschen, sehen die Wellen, wie alles kommt und geht. Die Sonne endet hier bei dir und ich. Fühle mich umarmt, ganz viel von dir um mich. Seh mich eingerahmt, seh mich aufgeräumt, nach einem Blick. Stehen wir da und warten und erzählen uns nichts. Ich würde so gerne erraten, was du siehst. Spüren, wie es fließt, wie es weitergeht. Nur noch einen Augenblick und du gehörst zu mir. Es ist Land in Sicht, die lange Reise ist jetzt bald vorbei. Von meinem Fenster zieht's vorbei, es ist so schnell davon. Nur noch einen Augenblick, der Moment wartet schon. Ah.